völlig anderen Weg. Anders als ihr ihn geht, denn ich bin schon im Ziel. Wenn ihr jetzt noch überlegt, alles geht nur um das Ergebnis. Ihr redet zu viel und kommt nie voran, ein blödes Gefühl und prompt schätze ich Frust an bei euch, nicht bei mir hier. Seid kurzsichtig, ich sitz distanziert hier. Wollt kurzfristig Money machen, doch ich komm früher. Bleib länger, denn kurz ich spür, wie es sein muss. Und alles andere scheiß ich drauf. Dieses Biss ist Granit, also beiß ich drauf. Auch wenn es zieht, ich zerbrösel es wie T-Rex. Und jeder Beat wird geethert. You don't get it right now, oder? Ihr versteht's noch nicht. Zu sagen, F ist wie der und der, es geht so nicht. Es geht um mich. Ihr müsst verstehen, was ich durchmache. Ich geh meinen Weg, weil ich keine Furcht habe. Und wenn ihr wirklich meint, das ist schon alles wahr, komm ich mit Bomben in deine Stadt wie die Taliban. Und wenn ihr wirklich meint, dass das nicht mehr nicht kann, schau ich dich ehrlich an und überzeug dich dann vom Gegenteil. Und wenn ihr meint, dieser F war's verdient, er ist Assassin, kämpft sich seinen Weg durch Beats. Und wenn ihr an mich glaubt, ich schlage den Kurs jetzt ein. Ihr könnt den Shit feiern, sagt mir einfach kurz Bescheid. Und wenn ihr wirklich meint, dass das schon alles war, komm ich mit Bomben in deine Stadt wie die Taliban. Und wenn ihr wirklich meint, dass ich mehr nicht kann, schau ich dich ehrlich an und überzeug dich dann vom Gegenteil. Und wenn ihr meint, dieser F war's verdient, er ist Assassin, kämpft sich seinen Weg durch Beats. Und wenn ihr an mich glaubt, ich schlage den Kurs jetzt ein. Ihr könnt den Shit feiern, sagt mir einfach kurz Bescheid. Deine Lügen sind dein Untergang, ich fahr in den Süden. Wenn ich kann, kauf ich mir einen Aus und ab beim Surfen fahren. Aber hier in Deutschland seh ich brennende Gier in den Augen der Leute, die sagen, das gönnen wir dir. Aber heute ist ein neuer Tag, es geht wieder eine Stufe nach oben. Und glaub mir, wenn ich das sag, und die Wut ist mein Fenster zur Welt. Und ich schlaf nur im Studio, das ist mein Zuhause. Ich brauche keine Pause, schade, deine Pläne verlaufen im Sand. Bei mir laufen alle Fäden zusammen, sie nennen mich Funk. Und immer wenn ich rhyme, stirbt ein Teil deines Hasses, stirbt ein Teil der Masse, die meint, ihr rhymt klasse. Ich fasse nochmal zusammen, ich bin der Chef und die Nummer 1. Mein Lieben, mein Nassen, alles meins. Und ihr habt alle Lines, aber leider kein Gefühl. Ich bin die One-Man-Arm, ich scheiß auf einen Deal. Und wenn ihr wirklich meint, das ist schon alles wahr, komm ich mit Bomben in deine Stadt wie die Taliban. Und wenn ihr wirklich meint, dass das nicht mehr nicht kann, schau ich dich ehrlich an und überzeug dich dann vom Gegenteil. Und wenn ihr meint, dieser F war's verdient, er ist Assassin, kämpft sich seinen Weg durch Beats. Und wenn ihr an mich glaubt, ich schlage den Kurs jetzt ein. Ihr könnt den Shit feiern, sagt mir einfach kurz Bescheid.